Kapitel 10. Und wie was es? Caroline trank an ihrem Tee. Julia starrte sie erwartungsvoll an. Er war sehr jung. Julia lächelte. Denkst du, er wäre was für Tina? Caroline seufzte. Ich weiß nicht mal, ob sich Tina für jung interessiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, die steht mehr auf Mädchen. Julia schüttelte den Kopf. Das glaube ich nicht. Am Sonntag schien ja langweilig zu sein. Ich hatte mich angerufen und gefragt, ob wir noch Kaffee trinken sind. Als ich sagte, dass du dich bereits mit jemandem getroffen hattest, schien sie etwas geknickt und murmelte etwas wie, warum ich nicht. Caroline war überrascht. Sie hatte nie eine Neigung ihre Tochter bemerkt, die auf Jungs hinauslief. Julia sah sie nachdenklich an. Was denn? Julia schüttelte den Kopf. Sie ist, wie du damals warst. Caroline sah sie zweifelnd an. Wir sind nicht blutsverwandt. Wie soll sie da nach mir schlagen? Soll sie da mit mir... Wir sind nicht blutsverwandt. Wie soll sie da nach mir schlagen? Julia lächelte. Sicher, sie war nicht ihre leibliche Tochter, sondern aus der ersten Ehe mit Carsten. Aber da sie die Kleine seit ihrem 4. Lebensjahr mit aufzog, war es nicht viel anders als ihre eigene Tochter. Tina konnte wohl kaum noch Erinnerungen daran haben, aber auch Julia machte sich immer Sorgen um sie. Für sie, Carsten und Julia, war die Kleine die letzten 18 Jahre das Wichtigste im Leben. Und das war sie noch. Julia lächelte. Du glaubst doch nicht, dass sie mit ihrer Mutter... Sie betonte das Wort bewusst. Deborah spricht, welche Jungs sie mag oder auf welche Art von Junge sie steht. Caroline schüttelte den Kopf. Nein, das hast du sicher recht. Plötzlich bekam Julia Picknick. Sie starrte auf was? Oh, ja, doch, okay. Schön den Kaffeetalk-Korb hier. Besteck und. Die Vorstellung ist so blöd. Okay. Plötzlich bekam Julia Picknick. Sie starrte auf ihre Uhr. Ich muss los. Meine Termine für 14 Uhr ist gleich. Die beiden Frauen verabschiedeten sich an der Tür. Vielleicht nimmst du mich ja mal mit zu dem Jungen. Würde mich interessieren, ihn zu treffen. Und wer weiß, wir beide hatten lange nichts mehr miteinander vor einem und vor allem mit einem Kerl. Caroline lachte, dann nickte sie und winkte zum Abschied. Caroline schloss die Tür und sah auf die große Wanduhr. Neben der Tür zu den Dienstboten. Es war 13.50 Uhr. Julia würde mal wieder zu spät kommen. Allerdings musste sie auch noch etwas Wichtiges erledigen. Die Tür zu den Dienstboten räumen war, wen man vor der Eingangstür steht, in Richtung Grausen links. Sie musste noch jemand zurechtweisen. Als sie den Raum betrat, stand John auf und fragte, ob er helfen könne. Sie verneinte und deutete auf Tim. Tim, du kommst bitte mal mit. Er folgte ihr aus dem Raum und die Treppe nach oben. Da wandte sie sich nach links und ging auf eine Türe zu. Das war das Büro ihres Ex-Mannes. Sie öffnete die Tür, ging hinein und schloss die Tür hinter ihm. Der hohe Lehnstuhl hinter dem massiven Eichenschreibtisch war zum Fenster gedreht. Allerdings war Carsten natürlich nicht hier. Seit sie sich hatten scheiden lassen, was mehr eine Formsache als eine Notwendigkeit war, war er nur selten im Haus. Er verbrachte meist die Zeit in seiner Wohnung in der Stadt, die ohnehin praktischer war, als hier zu wohnen, wo er fast eine Stunde zur Arbeit und zurück brauchte. Caroline ging auf den Wagen mit Alkohol zu und fragte, ob er auch etwas trinken wolle. Er verneinte und sie drehte sich um. Er starrte sie an und anscheinend unsicher, was nun passieren würde. Er schien auf der einen Seite zu hoffen, dass sie ihn verführen wolle. Andererseits schien er Angst davor zu haben. Komm her zu mir. Er ging zögerlich auf sie zu. Er war etwa einen halben Kopf größer als sie. Sie stellte sich vor ihn, sodass er nun den Schreibtisch im Rücken hatte. Dann ging sie auf ihn zu, öffnete ein, zwei, dann den dritten Knopf ihre Bluse und legte dann die Hand links und rechts neben ihm auf den Schreibtisch, sodass er zurückweichen musste. Na, gefalle ich dir? Er nickte zögernd. Sie nahm seine Hand, legte sie erst auf die eine Brust, dann auf die andere. Dabei drückte sie ihre gegen seine Hüfte. Sie spürte, dass er erregt war. Als sie mit seiner Hand auf die andere Brust wechselte, rutschte seine Hand unter ihre Bluse und er holte scharf Luft. Sie hatte absichtlich keinen BH angezogen. Durch ihre offensichtliche Aufforderung anscheinend mutig geworden, schloss er Zeigefinger und Daumen und drückte so sanft ihre Brustwarzen. Eine Hand legte er auf ihren Hintern und streichelte ihn. Wieder holte er scharf Luft, da sie einen Minirock trug, und nur den spürte er natürlich. Keinen String oder ähnliches. Ihr fiel auf, wie ungesund sich seine Berührung anfühlte, aber das spielte keine Rolle. Sie hatte einen Plan, und wenn es so weiterging, wäre das Ziel gleich erreicht. Sie drückte ihre Hüfte gegen seine und spürte, wie er nun vollkommen aufgerichtet und hart dastand, ihre Lippen an sein Ohr gelegt. »Willst du mich ficken?« Ebenso leise flüsterte er. »Ja, bitte.« »Ich verstehe dich nicht.« Er wiederholte es, aber lauter. Sie forderte ihn erneut auf und nun sagte er es so laut, dass man es deutlich hören könnte. »Ja, ich will sie ficken.« In dem Moment ertönte eine tiefe, kräftige Männerstimme hinter ihm und sagte, »Na dann komm, fick meine Ex-Frau und danach fliegst du raus!« Erschrecken sprang Tim auf und drehte sich um. Caroline hatte dabei von sich gestoßen, die fast umgefallen war. Der Schreibtischstuhl, der noch bis gerade aufs Fenster gerichtet war, drehte sich um und darin saß ein Mann, groß mit langen braunen Haaren, die ordentlich zurückgebunden waren. Tim stand wie erstarrt da und begann. »Sie hat mich verführen wollen, sie wollte es auch.« »Ruhe!« Seine Stimme dröhnte durch den Raum. Carsten stand auf und es war eine beeindruckende Bewegung, denn er war über 1,90 Meter. Caroline stellte sich neben ihn, die Arme vor der Brust verschränkt. Sie war überaus erleichtert, den Jungen nicht weiter berühren zu müssen. Carsten legte eine Hand auf ihren Arsch, strich unter dem Minirock und berührte ihre Scheide. Sie war alles andere als feucht. Sie machte ein wimmerndes Geräusch. Seine Berührung anders als der Junge, allerdings ließ sie schnell warm werden. Dann lachten beide. »Du sagtest, du willst sie ficken? Meine Worte waren ernst gemeint. Du kannst und darfst sie ficken, wen du willst. Aber danach fliegst du raus. Oder aber du lässt endlich deine hässlichen kleinen Wichsgriffel von unserer Tochter, verstanden?« Caroline hoffte, dass er das Letztere nahm. Sie war zwar nicht wählerisch, aber der Junge war komisch. Bislang hatten sie nur einen Kerl, der so war wie er, und das war alles andere als ein Vergnügen. »Wenn du unbedingt so scharf auf meine Frauen bist, kannst du gerne mal reinschauen, aber Tina lässt du zufrieden. Kurz gesagt, das Angebot sieht wie folgt aus. Du fickst meine Ex hier und jetzt. Und ja, ich werde zusehen, und danach wirst du uns verlassen. Oder aber, du lässt ein für alle Mal deine Pfoten da, wo sie hingehören, und hörst auf Tina nachzustellen.« »Und auch von Johanna«, meinte Caroline zurecht. Carsten nickte. Von jeder Frau am besten, die dich nicht eindeutig darum bittet. Dass Tina kein Interesse an dir hat, sollte dir spätestens nach dem Ereignis am Sonntag klar geworden sein.« Carsten schwieg und sie warteten auf die Antwort. Es dauerte befriedigend kurz. »Ich möchte bleiben. Es tut mir leid und es wird nicht wieder vorkommen.« Er verbeugte sich. Caroline setzte sich auf die breite Lehne des Sessels und sie entließen Tim. Carsten streichelte ihr über den Hintern, als er hinausging. »Puh, zum Glück ist er weg. Irgendwie hat sich der komisch angefühlt. Wir sollten trotzdem schauen, dass wir ihn entlassen.« Carsten nickte. »Und wie war dein Ausflug am Sonntag? John meinte, dass du erst gestern Abend nach Hause gekommen warst.« Sie lächelte. »Es war schön. Er ist zwar etwas jünger, aber standfest.« Er verpasste ihr einen Klaps auf den Po. »Autsch! Du könntest ruhig etwas sanfter sein.« Er rieb die Stelle, die er geschlagen hatte, und lächelte. »Erzähl mir von dem Jungen.« Sie überlegte. »Naja, viel zu erzählen gibt es da eigentlich nicht. Er ist 25, nicht ganz so groß wie du.« Er lachte und meinte. »Welche Größe meinst du denn?« Sie grinste frech. »Beide.« Er lächelte. »Naja, er ist wie gesagt noch sehr jung. Ich habe ihn im Pool überrascht, als ich zu ihm gefahren bin. Er dachte erst, ich wäre ein Freund von ihm. Er hatte Angst. Er hatte die Augen zu. War lustig, als er bemerkte, dass ich keiner seiner Freunde war.« Sie erzählte ausführlich, was alles passiert war. Immer wieder grinste Carsten breit. Naja, das war so ziemlich alles. Wir waren noch essen und haben uns über privatere Sachen unterhalten. Dann haben wir fast den ganzen Montag und Dienstag immer wieder gevögelt. Das war es ziemlich. Carsten lächelte und verpasste ihr wieder einen Klaps, diesmal sanfter. Ist er ein anständiger Mensch? Wirkt fast so. Ja, er arbeitet für seine Bücher recht hart. Er konnte nicht mal aufhören zu schreiben, als ich ihn eingeblasen hatte. Sie grinste bei dem Gedanken. Er schreibt? Ja, ziemlich gut sogar. Er hat mich einige seiner Sachen lesen lassen und sogar eines signiert geschenkt. Willst du es sehen? Ja, klar, warum nicht? Sie stand auf und verließ das Zimmer. Als sie zurückkam, hielt sie ein Buch in der Hand und es traf Carsten fast der Schlag. Wo hast du das Buch gefunden? Er wurde rot vor Scham. Sie grinste. Das ist nicht das, was du immer vor mir versteckt hast. Es ist das, was er mir signiert geschenkt hatte. Sie legte es ihm auf den Schreibtisch. Er sah es sich an. Es sah anders aus als sein Exemplar. Vorne waren zwei Männer, die sich an dem Hintern des jeweils anderen festhielten und küssten. Mach es mal auf. Mit zitternder Hand und peinlich berührt öffnete er den Buchdeckel. Da stand in großen, goldgeschriebenen Buchstaben »Für Carsten«. Einer meiner treuesten Leser, möge dir das Buch geile Stunden und Fantasien bereiten. Mit geilen Schwanzgrüßen, Rainer W. Dahinter war noch sein Zeichen. Zwei gekreuzte Pimmel oder was? Dahinter war noch sein Zeichen. Carsten konnte es kaum glauben. Er starrte erst auf die Schrift, dann Caroline an. Dabei sah sein Gesicht so ungläubig aus, dass Caroline einfach nicht anders konnte, als herzhaft zu lachen. Er stand so schnell auf, dass der massive Schreibtischstuhl fast umgekippt wäre. Du willst mir sagen, dass der Junge, bei dem du die letzten Tage warst? Sie nickte. Genau derselbe ist, weswegen du mich verlassen hattest, beziehungsweise wir unsere Ehe beendet haben? Sie grinste ihn frech an. Er konnte es kaum fassen. Er starrte wieder auf die goldene Schrift, offenbar handgeschrieben. Ich muss ihn treffen. Er sagte es mehr zu sich selbst als zu ihr. Allerdings hatte sie damit gerechnet. Er sah sie an. Kannst du das organisieren, dass ich ihn treffe? Sie nickte. Ich hatte ohnehin vor, ihn heute Abend zu... Und ich wollte dich fragen, ob du mitkommen willst. Sie sah auf die Uhr. Wenn ich ihm gleich eine E-Mail schreibe und für 17 Uhr frage, würde das für dich ausreichen? Er sah ebenfalls auf die Uhr. 14.24 Uhr. Er überlegte. Ich habe heute noch 2 und morgen 3 Termine. Schreib ihm und ich werde bereit sein, wenn du soweit bist. So aufgeregt habe ich ihn ja kaum je gesehen. Dachte sie sich, als sie das Büro verließ. Hinter ihr flog die Tür auf. Carsten stand gehetzt da. Ich habe was vergessen. Ich habe auf den Kameraaufzeichnungen gesehen, dass Tina am Sonntag anscheinend in den Dienstbotenbereich war. Normal kein Problem, allerdings war es zu der bestimmten Zeit und vor ihrer Tür. Caroline überlegte. Ich kümmere mich darum. Mach du lieber, dass du später bereit bist. Ich warte nicht auf dich. Ich sage ihnen nur Bescheid, sie können ja nichts dafür. Ich nehme an, du siehst das auch so. Carsten nickte. Ich werde bereit sein. Die Tür flog so stark zu, dass sie einen Windhauch spürte. Sie schüttelte den Kopf und ging nochmal zum Dienstboten. Aufenthaltsraum. Johann stand wieder auf. Er las gerade seine Zeitung und trank einen Tee. Um diese Tageszeit hatte er immer etwas Zeit. Frau Caroline? Sie machte ein genervtes Geräusch und er verbesserte sich. Entschuldigung, Caroline, was kann ich für dich tun? Linda war anscheinend in der Küche. Komm bitte kurz mit. Praktisch, dass von diesem Zimmer direkt ein Weg in die Küche führte. Zwar war das Esszimmer noch dazwischen, aber es war nicht so lang, dass man direkt in einem kleinen Flur stand, der schon zur Küche gehörte. Linda stand am Herd und kochte das Abendessen. Ein kleiner Tisch stand an der Seite. Setz dich bitte, John. Linda, mach bitte den Herd kurz aus und komm auch zu mir. Linda sah besorgt zum Essen. Keine Sorge. Es ist mit Carsten alles geklärt. Wir beide essen ohnehin nicht hier heute. Ich hoffe, du hast dir heute noch nicht so viel Mühe machen müssen. Es hat sich erst eben ergeben. Linda war eine gute Seele. Sie und John waren eine große Bereicherung für ihr Haus. Sie sah etwas beruhigt, wen auch gekränkt aus. Sie schob den Topf von der Kochstelle, schaltete ihn aus und nahm ihre Schürze ab. Dann setzte sie sich zu Caroline und John an den Tisch. Beide sahen sehr beunruhigt aus. Ein Gespräch zu dritt war in den über 15 Jahren nur 3 oder 4 Mal vorgekommen. Und auch wenn es nichts Schlechtes heißen musste oder immer hieß, so wusste sie doch, dass es nicht normal war. Hör zu, es ist mir etwas unangenehm, euch danach zu fragen, weil es mich auch nichts angeht. Aber hattet ihr am Sonntag zu der üblichen Zeit in eurem Zimmer Sex? Linda wurde rot und John schien etwas verlegen. Caroline grinste über die stumme Antwort. Ihr wisst, Carsten und ich stören uns nicht daran. Und ihr seid immerhin verheiratet und erwachsen. Allerdings gab es letzten Sonntag einen Vorfall, von dem ich etwas verwundert bin. Die beiden sahen sie an. Ihr wisst, dass in euren Privaträumen, so wie den Aufenthaltsraum, keine Kameras sind. Wir vertrauen euch und respektieren eure Privatsphäre. Aber im Gang und an anderen Orten gibt es welche, das weißt zumindest du, John, oder? Er nickte. Ich habe mich nie daran gestört. Es ist ein großes Haus und es sollte auch gut überwacht sein, besonders bei manchen Leuten hier. Er nannte keinen Namen, aber sie war sich sicher, dass auch er an Tim dachte. Sie fragte sich, was er ihm getan hatte. Caroline nickte. Carsten meinte eben zu mir, dass er auf einer der Kamera, die im Gang vor eurem Zimmer ist, Tina gesehen hat. Am Sonntag zu der Zeit, an dem ihr... Sie dachte an die Zeit, als sie John und Linda zufällig überrascht hatte. Und dann etwa 2 Wochen später wieder. Die beiden gestanden ihr darauf hin, dass sie sich 3-mal die Woche zur selben Zeit, solange es natürlich ihre Pflichten zuließen, einander hingaben. Aus ihren Gedanken aufgeschreckt durch die Bewegung von Linda, die ihre Hand auf... Aus ihren Gedanken aufgeschreckt durch eine Bewegung von Linda, die ihre Hand auf den Mund schlug, sagte sie. Es ist nicht weiter tragisch, da die mittlerweile ja alt genug sein sollte. Auch weiß keiner, ob und was sie gesehen hat. Ich bezweifle, dass sie etwas davon weiß, das zur selben Zeit macht. Zumal das ja auch etwas ungewöhnlich ist und es dann ja auch längst aufgefallen wäre. Ich wollte euch also lediglich bitten, falls ihr euren Zimmer immer noch nicht abschließt, es bitte zumindest in der Zeit, in der ihr miteinander schlaft, das zu machen. Die beiden sahen beschämt auf die Tischplatte. Caroline lächelte. Keine Sorge, es gibt keinerlei Probleme. Für euch, ihr seid auch nur Menschen, das weiß ich. Und eure Bedürfnisse sind weder mir noch Carstens unbekannt. Sie nickten. Dann stand Caroline auf und sagte zu John, dass er Carsten einen Beruhigungstee bringen solle und dazu sagen solle, dass er von ihr sei. Sie verließ den Raum und grinste über beide Ohren. Die beiden waren echt süß. Trotz, dass sie in ihrem Alter waren, benahm sie sich manchmal wie Teenies. Irgendwie beneidenswert. Sie sah auf die Uhr. Noch war etwas Zeit. Sie ging in ihr kleines Büro gegenüber der Küche, setzte sich an ihren Laptop und schaltete ihn ein. Sie öffnete die oberste Schublade, um den Brief von Rainer woanders hinzulegen. Sie wunderte sich, dass der Brief anders lag, als sie es in Erinnerung hatte, und hatte sie nicht eine Notiz dazu gelegt, dass sie sich mit ihm am Sonntag getroffen hatte? Also, langsam werde ich auch alt, was? Sie nahm einen Zettel und schrieb die Notiz, dann nahm sie den Brief, heftete es zusammen und verstaute den Brief im Bücherregal, in dem keinen versteckten Schublade. Gerade als sie den Brief wegpacken wollte, fiel das Bild aus dem Brief und landete auf ihre Brust. Sie schloss das Fach, nahm es und setzte sich an den PC zurück. Darauf war Rainer nackt im Garten neben seinem Pool zu sehen. Sie fragte sich, wer das Bild wohl gemacht hatte, aber vielleicht war es selbst auslösendes Bild gewesen. Sie legte es neben sich auf den Tisch und schaute nochmal drauf und spürte, wie sie bei dem Gedanken an ihn spürte, wie er in sie eindrang. Verbammt! Reiß dich zusammen! Sie lächelte. John und Linda sind nicht die Einzigen, die sich wie Tennis fühlen. John und Linda sind nicht die Einzigen, die sich wie Tennis fühlen und benehmen. Kopfschüttelnd schrieb sie ihm eine Mail und sagte, dass sie jemanden mitbringen wolle. Na, hoffentlich stört ihn das nicht. Ist ja schon etwas merkwürdig, seinen Ex-Mann seinem neuen Geliebten mitzunehmen. Sie stand auf und wollte gerade zu Tina, da fiel ihr auf, dass Tina ja gar nicht zu Hause war. Sie war mit Johanna zum Einkaufen gefahren. Caroline verstand nicht, warum sie Johanna immer dabei helfen wollte. Schließlich wurde sie dafür bezahlt. Vielleicht steht Tina ja doch auf Mädchen und findet Gefallen an Johanna. Das war allerdings kein guter Gedanke. Das Personal war tabu, das wusste Tina aber. Vielleicht machte sie sich auch zu viele Sorgen.